Hallo und grüezi miteinander. Herzlich willkommen zur 7. Episode schon vom Outcast.ch, am inoffiziellen Podcast von Outnow.ch. Ich bin wie immer der Marco. Und ich bin immer der Chris, wie schon letzte Woche. Wir haben heute wieder mal viel vor. Das sagen wir jedes Mal, gell? Ja. Aber es ist halt so. Und zwar nach unseren DVD- und News-Sachen gibt es die aktuelle Kinofilm Remember Me mit dem Röbi. Dem Röbi, genau. Greenberg mit dem Benny Stiller. How to Train Your Dragon mit dem Jay Baruchel. Genau, und natürlich das Event-Movie, kann man glaube ich fast sagen, von diesem Monat. He? Ja. Clash of the Titans in 3D. Sam Worthington, aber wir meinen jetzt nichts vorweg. Vielleicht hört man es schon am Ton an. Gut, wir fangen an, was wir so geschaut haben. In den letzten sind jetzt zwei, fast drei Wochen. Da hat sich einiges angesammelt bei dir, glaube ich. Ein bisschen, ja. Wenig, ja. Ich wollte das wieder ein paar rauspicken. Zum einen wäre das Bug, ein Paranoia-Horror-Thriller von William Friedkin, dem Regisseur von The Exorcist, also vom Original. Mit der Ashley Judd in der Hauptrolle. Nicht der Diane Lane. Nein, nicht mit der Diane Lane, wenn du es immer wieder schaffst, die beiden zu verwechseln. They live in your blood. They feed on your brain. One of the most disturbing horror movies imaginable. We have to kill her. They want you to know they're there. Bug. Geht es darum, dass es ein Fraueli ist und dann kommt ein Manneli in ihr Motelzimmer und der fängt ein bisschen umzuspinnen und sie glaubt dann auch seine Visionen langsam und dann dreht sich es durch. Es artet schlussendlich aus, dass sie in einem Alufolie ausgelegten Zimmer dann wohnt. Okay. Ja, ganz speziell, Ja, schon mal etwas gesehen? Nein. Abgesehen ich habe gemeint, es geht geht es da nicht um einen Irak? teilweise, ja. Oder? Es geht nicht um Käfer. Es geht um Käfer, wo die eine Person, die der männliche Part, wo die Käfer sieht. Aber der Zuschauer sieht die Käfer nie. Ah, das ist so ein wie ein Scanner Darkly in der Sequenz. Genau, ein bisschen so. Genau. Mit der ersten Halbzeit sehr langweilig und schleppend. Der kommt einfach nicht vorwärts. Ab einer Stunde nimmt er deutlich mehr Fahrt auf. Wie lange geht das? 70 Minuten? Eineinhalb Stunden. Deutlich mehr Fahrt auf. Aufgrund der langweiligen ersten Hälfte 3,5 Sterne. Ich habe gesehen Pride and Glory oder Gesetz der Ehre, glaube ich. Gesetz der Ehre, wie das, genau. Wie das draufsteht überall. Das ist wieder mal so ein Film, den man im Geschäft sieht und denkt, hey, Edward Norton, Colin Farrell, John Voight. Wieso steht jetzt da im DVD-Regal und ist noch dann recht billig? Ja, nicht im Kino gelaufen. Wenn man den dann aber schaut, kommt der Ernüchterung. Trotz toller Darsteller ist das ein Cop-Drama mit Good Cop, Bad Cop, Familie. Hat mich sehr erinnert an We Own the Night. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ja, aber den finde ich schwächer, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, der gefällt mir viel besser. Ui, und der Night ist langweilig. Nein, der gefällt mir so viel besser. Ui, und der Night ist langweilig. Also der ist jetzt fast wieder, ja, ist halt wieder die Korrupte. Ach so, und der Colin Farrell ist recht brutal in dem Film. Ein böse Bub. Das macht er eigentlich noch gut. Ja, wieder mal ein bisschen Querverweis aus seiner Biografie. Aber alles in allem, also einfach ein gut gespieltes, routiniert inszeniertes, Cop-Drama, Thriller, wo wir alles schon gesehen haben und schon besser gesehen haben. Also über die drei Durchschnittssterne kann ich da nicht raus. Now, could you describe for us what transpired at the location in question? You're dead. This isn't gonna go how you want it to. Du wolltest eine Reaktion von mir. Ich habe den lässig gefunden. Eben, das habe ich mir ja gedacht. Ich habe den lässig gefunden, wirklich. Hat wirklich Zug in der Story, die es läuft immer ein bisschen etwas. Klar, es ist 0815, aber es ist 0815 schön und spannend umgesetzt. Und das Ende mit dem... Du weisst, was ich meine. Ja, ich weiss, was du meinst. Wollen wir jetzt nicht spoilern, aber... Will man nicht? Nein. Nicht, okay, gut. Aber es ist unfreiwillig komisch. Es ist wirklich unfreiwillig komisch, das muss ich im Film lassen. Ja. Nein, ich habe den in Ordnung gefunden. Ja, gut. Es gibt Schlimmeres. Und zum Beispiel? Harry Brown ist schlimmer. Harry Brown, Harry Brown. Das ist wirklich schlimmer. Harry Brown, das ist ein Rache-Thriller aus Great Britain in der Hauptrolle der Michael Caine, wo ja, mit 70 meint, er müsse noch Teenager zusammenschlagen. Kennt sicher auch die alten Leute von ihnen, so, geht von mir raus, ich glaube. Genau, er nimmt dann einfach statt den Schlagstock, nimmt er dann gerade die Waffe und schiesst dann so ein bisschen die böse, böse Jugend von heute. Aber die sind wirklich sehr böse. Also, die sind wirklich da auf Leute mit Kinderwagen und... also. Genau, der Film ist bei uns noch nicht draussen. Man hat auch nie etwas von dem Film gehört. Obwohl er, glaube ich, viele Preise oder Nominationen zu Preisen, habe ich mal nachgelesen. Schon. Ja, eigentlich fragwürdig, wenn du mir das jetzt so sagst. Es ist halt einfach... Also das größte Problem mit diesem Film ist, er versucht doch ein bisschen die Gewaltbereitschaft der Jugend und so weiter zu thematisieren und will ein Sozialdrama sein und ist dann aber eine Rache-Geschichte und moralisch geht das irgendwie nicht ganz auf, also Moralvorstellungen von diesem Film. Genau, ja. Er ist schlussendlich auch nicht viel besser als die anderen. Genau. Also, ein bisschen Ähnlichkeit, er hat mit dem Death Sentence der Kevin Bacon auch schon ein Familienmitglied gerecht hat. Nein, Harry Brown wirklich sehr schwach, sehr schwach. 2 Sterne für den Film. Da würde ich zustimmen. Aber es geht noch schlimmer. Es geht schlimmer. Der Donald Sutherland. Ja, der hat auch schon bessere Tage gesehen. An American Haunting. Hast du schon mal etwas von dem gehört? Ich kann einen, ja. Der Fluch der Betsy Bell. Das fliegt doch so ein Mädchen auf dem Cover rum, oder? So ja, mit dem Kopf genau. Abwärts, oder? Ja. Und das ist, ich glaube, der erste aufzeichnete Fall von einem Poltergeist in der amerikanischen Geschichte. Also das ist wirklich eine Legende sozusagen. Das soll es gegeben haben, das Geistchen. Und das ist gemacht worden vom Regisseur von der Dungeons and Dragons Verfilmung. Und das ist jetzt einfach unter aller Sau. Hat dir also, gar nicht gefallen. He? Nein. Also, schön ist, dass mal ein Horrorfilm in alten Zeiten, also kostümdramamässig stattfindet. Das ist so ein bisschen The Village-Stimmung, kann man fast sagen. Okay. In so einem Farmhaus. Und dann einfach Nacht für Nacht kommt das Geistchen rein. Und schaut nicht um, das Geistchen geht um. Und das Geistchen mit einer subjektiven Kamera, die so rumdingselt und alles schwarz-weiß dann ist, das ist schon mal ganz schwach gewesen. Die Schauspieler, Sissy Spacek, der Original Carrie, wird da vergeudet und der Sutherland, einfach null Spannung, null Horror, einfach der schlechteste Film, den ich bis jetzt das Jahr gesehen habe, muss ich jetzt sagen. Gerade so. Also, null Sterne von mir. Null Sterne. Also, wenn du mal willst, nein, so masochistisch veranlagt bin ich dann auch wieder nicht. Dann gern, aber ja, wer weiß, vielleicht bist ja du anderer Meinung. Das fände ich jetzt interessant. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen andere Filme zum Schauen, bevor ich dann mich an American Hunting wage. Bleiben wir doch bei den Geistern. Genau, das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Paranormal. Mögt euch vielleicht daran erinnern, vor bei 4 Podcasts, der Marco hat den Himmel rauf. Jubelt und wenn der Markus etwas macht, dann gehe ich natürlich auch dahinter, oder? Hast du das gemacht? Das hast du gemacht, ja. Du hast gesagt, super spannend und innovativ und einfach super, 6 Sterne. Und dann haben wir den eingelegt, den letzten Filmnacht, am Morgen um 1. Ja. Und ich verstehe dich nicht recht. Verstehst du mich nicht recht? Ich verstehe dich nicht recht. Wieso denn nicht? Es ist lahm. Es ist lahm von Anfang bis Ende. Er wird immer wieder unterbrochen. Es hat wirklich spannende Szenen, wenn wirklich die Kamera wirklich aufs Nest von diesen beiden gerichtet ist. Ich muss vielleicht noch eine Story erzählen. Irgend so ein Poltergeist geistert andere Frau an. Und nachher der Freund meinte, okay, jetzt muss er einfach... Einfach den Beweis. Gut, dann stellt er die Kamera auf und richtet sie einfach permanent aufs Nest von denen, also das Bett. Und dann geht er mal eine Tür zu und dann verschreckt man. Das ist... War. Er spielt schon ein bisschen mit der Urängst. Er geht schon selber freiwillig in so einem verlassenen Haus noch schnell irgendwie. Ja, weiß auch nicht wo. Ein Keller aber oder so, macht ja auch niemand. Aber der Film lebt doch einfach von dem, wo man davor Angst hat und nicht von dem, was dann schlussendlich passiert. Und darum ist es ja so genial. Jedes Mal, wenn du die weite Einstellung von diesem Bett siehst, du schaust im ganzen Bild um, links, rechts, oben, unten, wo könnte jetzt irgendetwas passieren? Und das ist schon so, ja. Spannung da in dieser Szene. Und dann passiert so etwas dann plötzlich auch mal am Tag und dann bist du irgendwie nie mehr sicher. Vor allem bist du immer bei der Tagesszene sicher gewesen, oder? Nein, wir hatten die Tagesszene irgendwie, die sind mir zu lahm gewesen. Wir haben den ganz Schwung rausgenommen, so vorherige Szenen. Und du hast wirklich erst in den letzten 20 Minuten wieder am Tag wieder auch begeistert. Bis dann ist es wirklich eine zähe, lahme Sache. Du weißt wirklich, am Tag bist du sicher. Dann verschreckst du schnell, weil wirklich am Tag mal etwas passiert. Aber sonst ist es einfach eine lahme Nummer. Eine lahme Nummer? Eine lahme Nummer. Wieder hochgehypt im Internet und von den Amis, die sowieso vor allem Angst haben. Das verstehe ich nicht. Das ist genau das gleiche, gleiche Diskussion haben wir bei Blair Witch schon gehabt. Da gibt es Leute, die haben null, finden es mega langweilig, haben null Schiss von dem. Und dann gibt es Leute wie ich, die sich im Kopf abspielt und so weiter, viel mehr Angst hat als von, ach, ich weiss nicht wie, tolle Gore-Szenen. Freddy und Konsorten. Ja, und ich denke, da kommt es auch auf die Person drauf an. Ja, aber wie der funktioniert. Das ist schon so. Der schlimmste Horror passiert immer im Kopf. Da sind wir uns beide einig. Aber irgendein Paranormal Activity ist mir schlussendlich zäh gewesen. Und es ist wahrscheinlich schade, dass bei der amerikanischen DVD, die wir geschaut haben, am Anfang gestanden ist, Rated R for Strong Language. Fuck you, you fucking fuck you. Fuck you, you fuck, you fucking fuck, fuck you. Also nicht irgendwie... Ich hatte ganz viel niemals Angst haben, jetzt kommt etwas für den Skumper und liest die jetzt in Stücke oder so. Es ist wirklich nur, wenn es rumgeflucht hat, hat er jetzt ein Rated R bekommen. Also ein Schwachpunkt ist eindeutig die Figur von Mika. Also so ein Idiot. Ja. Da passieren schlimme Sachen und so weiter. Und er bleibt einfach... Er bleibt einfach cool und findet, nein, wir brauchen da keine Hilfe und du übertreibst, Schatz, und... Genau. Also, Figuren zu zeichnen, wirklich ganz schwach. Auch in Frau bin ich nicht recht mitgerissen. Irgendwie. Nein, ich finde es ein zähen Film. Er hat seine Momente, wirklich. Und es gibt ja irgendwie gesamthaft drei verschiedene Enden zu einem Film. Ja. Also ich würde sagen, das Originalende habe ich besser gefunden. Das ist sicher weniger Hollywood-like. Genau. Weil beim zweiten Ende, also im Kino-Ende, hat der Steven Spielberg Regie geführt. Genau. Der Film ist ja seit 2007 ist ja der abgedreht. Der ist ja immer unterwegs. Genau, immer auf Festivals unterwegs gewesen. Und dann letztes Halloween, wo dann langsam die Leute genug haben von Saw, haben sie gedacht, jetzt schieben wir noch den an. Und es ist ein Erfolg geworden. Ich bin sehr gespannt eigentlich auf den zweiten Teil. Was könnte jetzt da noch kommen? Das können wir jetzt nicht gut beantworten, ohne das Handy zu spoilern. Ja. Aber ich bin sicher auch gespannt und ich gebe 6 Sterne, weil selten so etwas. Es ist etwas Originelles, was im Horror-Genre kommt, was sonst nur aus Remakes aus den 80er und so besteht. Und das muss man belohnen mit. Bei mir braucht es ein bisschen mehr als innovativ sein und ich gebe 3 Sterne, weil einfach zwischen den recht lahm war. Punkt. Bleiben wir doch beim Genre. Die Amityville Horror. Ist jetzt gerade so ein Remake, das ich vorher angesprochen habe. Und zwar mit Ryan Reynolds. Mhm. Ist eigentlich genau das gleiche wie in American Haunting. Da habe ich die auch hintereinander gerade geschaut. Und zwar, wir kennen es, Familie zügelt in ein Haus. In diesem Haus ist schon mal etwas Schlimmes passiert. Jetzt wird die Familie heimgesucht. Das ist recht langweilig. Und unspannend und macht keine Angst. Aber die Atmosphäre ist halt wieder einmal, oder? Das Haus im Gewitter und im Regen und da und so einen typischen Horrorscore dazu mit Glockenspiel. Und dann habe ich schon mal Freude. Und der Ryan Reynolds bin ich wirklich überrascht gewesen, habe noch nie in so einer Rolle gesehen, weil er dreht dann auch ein bisschen durch, oder? Und der ist sonst eher humoristisch unterwegs eigentlich. Oder als so ein wisecracking Action Pseudo Hannibal, weiß nicht mehr was. Das ist ja nicht sehr gesehen. Nein, also die Amityville Horror, ich habe das Original nicht gesehen. Das ist aber, muss man sich noch sagen, von Platinum Dunes, also von Michael Bay produzierte Remake-Schmiede. Und von dem her kriegt man, was man erwartet. Und das gibt 3 Sterne. Weiter haben wir natürlich ganz verschiedene Sachen geschaut, unter anderem auch Near Dark. Catherine Bigelows Erstlingswerk, nein, nicht das Erstlingswerk, einfach das erste berühmte Werk von ihr. Das ist der Vampir, oder? Das ist der Vampir. Hast du das mitbekommen, wie das neue Cover aussieht? Von? Von Near Dark. Es ist re-released worden auf DVD mit einem Twilight-Cover. So. Oh nein! Ich tue das mal googlen. Okay, das ist ja ganz furchtbar. Jedenfalls, Near Dark erzählt eine recht kitschige Love-Story. Einfach der Mann wird bissen von der Frau und die Frau will dann nicht aufgehen und der Mann will doch eigentlich einfach wieder zurück. Jetzt hat er das Cover aufgemacht und es sieht wirklich furchtbar aus. Gott. Oh mein Gott. Das ist jetzt neu fürs 2009 oder das was? Das ist jetzt angepasst worden. Release angepasst worden. Oh Gott. Also google bitte Near Dark New DVD Cover. Sieht schrecklich aus. Jedenfalls, der Mann wird von der Frau gebissen und dann die Frau will dann nicht aufgehen und dann schlussendlich ja, versucht dann der Mann klarzukommen bei dieser Vampirfamilie. Meint am Anfang, ich könnte noch ein bisschen im Licht rumlaufen, geht dann ein bisschen in die Hose, verbrennt sich ein bisschen. Wirklich ein sehr kitschiger und lahmer Horrorfilm, wahrscheinlich in den 80er Jahren eher funktioniert als heute. Aber ich glaube, hoch angesehen. Ist hoch angesehen, ist ein Kultfilm, aber irgendwie mit heutigen Vergleich verliert er einfach deutlich. Erwähnenswert vielleicht noch bei dem Film, der Bill Paxton. Heute wahrscheinlich auch kein Unbekannter mehr. Sehr jung, sehr durchgedreht als psychopathischer Vampir, der ja, also sogar mit seinen Schuhen die Menschen die Kehle aufschlitzt. Ist er besser als in True Lies? ja, wirklich. Besser als in True Lies. Oh. Ja. Wegen Bill Paxton sicherlich, ja, ich würde gerade sagen sehenswert, aber man kann ihn sich antun, dank Bill Paxton. Und den Rest hat man einfach gesehen, dann ein völlig kitschiges Ende. Man ist sich besser gewohnt vom Vampir-Genre und damit meine ich jetzt nicht Twilight. Sondern? Was ist eigentlich dein Lieblings-Vampir-Film? Blade passt mir sehr gut, dann Bram Stoker Dracula, also der von Francis Ford Coppola, yeah. Ist auch nicht schlecht. Jetzt müsst ihr die Zweite suchen. Also Let the Right One In ist bei mir klar. Das Nummer 1. Das ist dir klar, dass du den super findest. Wieso ist das klar? Weil du dem 6 Sterne gegeben hast. Das weiss ich, denkst. Thirst übrigens auch sehr empfehlenswert. Yeah. Der koreanische Vampirfilm. Doch, den würde ich gerne mal reinschauen. Vom Wook, der wo Oldboy gemacht yeah, hat. Genau. Ja, genau. Park Chan Wook, glaube ich. Genau. So. Bleiben wir beim Horror, aber nicht in dem Sinn. Ein hoch angesehener Film war Vollmond zu seiner Zeit. Ich weiß nicht, hast du da irgendetwas, weißt du etwas über Vollmond? Schweizer Film und dann hört es langsam auf. Hört es dann auf vom Freddy M. Maurer. Ah, der, Vitus. Ja. Und zwar verschwinden doch Kinder in der ganzen Schweiz. Und zwar immer bei Familien, die in der Nähe vom Wasser wohnen. Und es geht dann um einen Kommissar, der mit den Eltern zusammen den Fall wird lösen von diesen verlorenen Kindern. Und der ist gut angekommen. Ich glaube auch bei OutNow sehr gut bewertet. Ich habe einfach meine Mühe mit Schweizer Filmen eigentlich grundsätzlich. Und zwar ist das Theaterle. Also, das ist einfach, die Schauspieler, die spielen einfach Theaterle. Ja. Als würden sie irgendwie bei einer Sketchshow in einer Kulisse stehen und das mit grossen Gesten. Das ganze Publikum umschreien mit seinen Hinterletzten verstehen. Genau. Auch die Auflösung, absolute Muppitz. Also ich gebe dem 2 Sterne und sage nichts mehr dazu. Und ja, mich würde eigentlich andere Reaktionen interessieren. Ich meine, vielleicht, ich glaube, das wäre jetzt noch einer, wo dir noch gefallen. Wenn Kind verschwindet, willst du mir da etwas unterstellen? Das ist ein bisschen Mystery. Und, ja. Aus dem Schweizerland. Hm. Ich würde sagen, machen wir noch einen. Aber machen wir einen ja, also ich habe noch einen. Waltz with Bashir. Ein Drama. Hast du nicht mehr über Transport 2 reden? Nein, das ist mir nicht so. Transformers 2. Transformers 2, ein Hafenkäse sondergleichen, wo es der Michael Bay davor sitzt. Aber über den könnte ich eben ewig lästern. Und vor allem über die Reaktionen von den Leuten, die sagen, jo, was hast Shakespeare erwartet? Das ist ein Argument, das geht einfach nicht. Nein, das geht gar nicht. Ich habe tolle Action erwartet und das gibt es auch nicht. Ja. Okay, bleiben wir doch schnell beim Transformers. Und dann auch, es braucht keine komplizierte Story. Dabei ist die Story ist zu kompliziert, ja. Was da alles reingebaut wird. Der Ägypten und... Also es ist Hafenkäse, ich habe wirklich irgendwann abgestellt. Wirklich. Dir gefällt der erste auch, oder so? Mir gefällt der erste, ja. Das Popcorn-Kino hat ja funktioniert. Einfache Story, dann noch natürlich das Zusammenspiel mit dem Bumblebee und dann Samuel Beckett. Das ist herzig. Das ist herzig gewesen. Und jetzt ein bisschen E.T.-Vibe und ja, so. Genau, wie man so früher aus den 80er-Filmen kennt. Ist schön, aber jetzt irgendwie Teil 2 einfach nur mal aufblasen und so lange aufblasen, bis es explodiert ist. Ist wirklich ein Hafenkäse. Und vor allem, was mich merkt, sind die wirklich peinlichen Szenen. Die Mutter, die... Hanfgutzli. Hanfgutzli futtert. So glatt. Leck, haben wir uns auf die Oberschenkel geklopft. Chantaturo, sein blutte Arsch. Ja. Ich habe ihn schon verdrängt, danke. Hast du verdrängt? Ich habe ihn verdrängt. Dann noch die ultra brutalen, sehr witzigen Röbötterli, rot und genau. Grün. Aber es ist lustig, es ist so, wie viel Geld in... Nein, es ist nicht lustig, es ist traurig. Wie viel Geld in dem drinnen steckt. Und dann wird so ein Seich produziert. Das ist schon so, ja. Und er wird erfolgreich, wahnsinnig erfolgreich. Ich weiß nicht, hat der Michael Bates selber gecheckt, dass er jetzt... Er hat gesagt, er wollte ein bisschen mehr auf die Story schauen. Ich hoffe jetzt, Tag. Also... ja. Haben wir die Casting-News, die haben wir nie besprochen. Die haben wir letzte Woche, haben wir die, glaub, also vor zwei Wochen haben wir die besprochen. John Malkovich und Frances McDormand. Jedenfalls, die haben wir schnell erwähnen. Ja, sind gecastet in Transformers 3. Ja. Nach dem Tutur als die nächsten Coen Brothers Alumni. Ja. Alumni? Alumni. Gibt es das nicht auf... ist doch Lateinisch. Aha. Ja. Anyway. Du hast nicht über Transformers 2 reden, Entschuldigung. Aber das ist so ein Film, wo ich einfach nicht verstand, dass da so viele Leute gibt, die diesen Film verzeihen. Nein, das ist unverzeihbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind wir mal eigentlich. Ich würde sagen, Bay ist der schlechteste Film. Oder fällt dir gar noch ein schlechterer? Ja, ich finde nämlich die Island nicht einmal so schlecht, obwohl das ja eigentlich... Ich finde die Island auch nicht kritisch wirklich... Kritisch sein schlechtester Film sollte sein. Ich sage 3,5 Sterne. Bei mir ist also klar Transformers 2 der schlechteste, gefolgt von Bad Boys 2. Das ist genau das gleiche Problem. Hm. Einfach das, was im ersten funktioniert hat, genommen und wahnsinnig aufgeblasen, dass es einfach... verjagt hat. Ja, obwohl Bad Boys 2 hat wenigstens noch coole Action-Sequenzen. Das muss man nur lassen. Wahnsinnige Szene auf der über was hast du eigentlich reden? Über Waltz with Bashir. Nein, komm, hör mal auf. Jetzt hast du mir gar nicht den Wind aus der Segel genommen. Festivalfilm hier. Festivalfilm. Für unsere Fast-Food-Zuhörer-Freunde. das Drama, das Kriegsdrama, kann man das so sagen? Es ist, glaube ich, mit Originalinterviews ja. Irgendwie. Und dann habe ich einfach versucht, dass seine... Ali oder Kari. Nimm's vorweg und zum Budget sparen zeigt er viermal die gleiche Sequenz. einfach so der Regisseur, der Ari Vollmann, der tut einfach seine Erinnerung an den Libanon-Krieg, tut ein zurückdenken, tut führt Interviews. Das Ganze ist ein Trickfilm gemacht. Wer es gerne Darkly gesehen hat, etwa so. Ich habe es eindrücklich gefunden. Du weniger? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist wieder so ein Film. Weißt du, so ein Film, wo einfach, wenn du jetzt sagst, der Film findest du toll, dann bist du ein richtig toller Film, leidenschaftlicher Filmkritiker, wo soll man das Kompliment verstehen oder Kunst als Beleidigung? Und nein, das ist doch einfach, mich hat er bewegt. Das ist nichts. Nein, mir hat mir das gefallen, irgendwie so, dass so das Vergangenheitsbewältigung ein speziell gemacht. Nein, ist wirklich nachgegangen. Ich bin jetzt wieder der Einzelkrieger, ich weiß, aber... Nein, mir hat der wirklich gefallen. Ich finde das jetzt also absolut für die Katz. Für die Katz? Ja. Ich habe damals das Zurich Film Festival gesehen und... nicht damit können anfangen? Nein, da habe ich wirklich sehr eindrücklich gefunden, auch von den Bildern, wenn es nur gezeichnet ist. Die Traumsequenzen wirklich... Die schön. Traumsequenz, eben, die kommt viermal. Welche meinst du jetzt? Ja, die sie hier aus dem Wasser kommen. Mhm, ja, die. Die kommt viermal. Die kommt viermal, ja. Aber ich habe nicht gedacht auf die Traumsequenz mit der nackten Frau, wo sie, die Riesenfrau, wo sie ins Wasser holt. Genau. Ist. Ich finde das noch schön, jetzt nicht speziell wegen der nackten Frau. Einfach, das sagst du jetzt. Ja. Nein, ich habe den eindrücklich gefunden, Walter Bashir. Und es ist, glaube ich, der beste Film, den ich in den letzten zwei Wochen geschaut habe. Wenn man jetzt einen von den Sternchen anschaut. Was hast du gegeben? 5? Nein. Ja, mal 5. Habe ich dem 3 oder 2 gegeben? Also, das ist einmal nichts gesehen für mich. Gehen wir weg von den Intellektuellen, würde ich sagen. Nein, ja, gehen wir zum Bully Herbig. Das ist nicht mehr intellektuell. Das ist ein sauglatter Sieg. Schon. Findest du den lustig? Ich bleibe dabei, schon das Monitor ist lustig. Also mit diesem Humor kann ich jetzt überhaupt nicht anfangen. Und wir kommen konkret gesagt zu Vicky und die starken Männer. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Da möchte man sich hier die Ohren zutackern. Ja, da stockt es dann schon mit dem Text. Ja? Genau, ja. Wir wissen, dass es um den Hey Vicky geht. Der Bub, der sich... Heisst es um Nachnamen Hey? Nein, zum Vornamen. Hey Vicky. Aber der Bond sagt ja Bond, James Bond. Stimmt. Ist das vielleicht der Hey Vicky? Vielleicht. Egal. Da macht man sich Gedanken. Ja, es gibt jetzt eine Realverfilmung. Soll ich auch völlig unterbrechen? Ja, es gibt eine Realverfilmung von dem, von Michael Bulli Herbig. Sein Humor passt mir einfach nicht. Und ich bin ein grosser Wiki-Fan gewesen. Ich habe das am Fernsehen geschaut. Und das ist schön umgesetzt mit Kostüm und Schiffli und so weiter. Aber einfach das Drehbuch und der Humor ist dann einfach das tiefste Niveau. Es hat kindgerechte Sachen drin, aber es hat auch einfach der Bulli selber muss noch mitspielen. Also ein spanischer Konquest, der dann so spricht. Und nein, also das ist nichts. Also ich habe mich da wahnsinnig aufgeregt, weil... eigentlich hat es noch gut ausgesehen. So. Aber es ist dann halt doch eben der. Ich habe gedacht, vielleicht macht er da hebt er sich ein bisschen zurück. Und das hat es zum größten Teil auch, aber teilweise hat es einfach wirklich den Humor drin, der einfach unpassend ist für Vicky und eben irgendwie auf Pro7 um 3 am Morgen hingehört oder was auch immer. Die deutsche Comedy sage ich. Kann ich jetzt einfach nicht damit anfangen. 2 Sterne, fertig, Schluss und passt noch. Gut. Haben wir DVDs. Was gibt's Neues im Casting Bereich? Casting-Bereich haben sie mal etwas abgeschlossen, wo schon länger in der Schwebung war. Sie haben einen Captain America is found! Und zwar ist es The Human Torch. Chris Evans. Genau. Was sagst du dazu? Ich sage die beste Wahl, die sie können treffen. Wer ist noch so dabei gewesen? Ist der Channing Tatum? Channing Tatum ist natürlich dabei. Ja, der war nicht schlecht gewesen. Nein. Aber Chris Evans sehe ich einfach nicht so als Anführer von dem Team, das er ja dann wird. Von den Avengers. Ja, hat er wirklich. Er ist doch ein bisschen zu Grünschnabel. Er spielt immer so ein bisschen die Grünschnabel. Genau, nie selten wirklich eine Hauptrolle. Sunshine im Nebenrolle hat er gehabt. Natürlich bei der Fantastic Four. Hauptrolle Final Call oder Cellular, wie der geheissen hat, so genau. Ja, aber sonst, ja, ihr rechnet mal im Hintergrund. Ich bin gespannt, was er daraus macht. Regisseur, wissen wir ja, der Wolfman, Joe Johnston. Erwartungen ein bisschen tief. Wikinger sind ein grosses Thema heute. Wir haben jetzt vom Wiki geredet, wir kommen noch zum Drachen. Der Mel Gibson macht ja bekanntlich einen Wikinger-Film im Stil von Apokalypto. Genau. Auch wieder in Originalspruch mitunter. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Dass er Passion of the Christ in Aramäisch oder was auch immer gedreht hat und Apokalypto in... Der Maya-Dialekt. Jo, das finde ich... Was hältst du von Mel Gibson als Regisseur? Also lassen wir alles Persönliche weg, das interessiert uns nicht. Die Braveheart. Ich kann Apokalypto... So habe ich ganz genial gefunden. Aber ich weiß nicht, ob das am Gibson gelegen ist, aber einfach die Kamerafahrten, die sind wirklich eindrücklich gewesen. Das war ein toller Actionfilm gewesen. Ja. Im Dschungel. Ohne Schiessen. Dafür mit Köpfen. Und Passion of the Christ hast du eigentlich gesehen? Nein, das Folterwerk habe ich mir noch nicht getan. Ja. Muss man das gesehen haben. Er ist gut gemacht. Gut gemacht. Ja. Aha. Die Musik ist schön. Die Bilder sind schön. Also, ich sehe schon 2 Sterne. Aber ja. Es ist auch eine Thematik, die nicht ganz so nah ist bei gewissen Leuten. Und mir gibt es nicht gesagt, dass das Viking-Projekt wird sein letzter Film sein wahrscheinlich. Gut, da gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr den jüngsten. Man hat ein bisschen Abnutzungsschienen gesehen beim Edge of Darkness, dass er wirklich nicht mehr so der zweigste ist. Ja, wenn es nochmal ein Erfolg wird. Ich glaube, versucht mit dem Wikinger-Drama oder was es dann wird, ein bisschen am Braveheart wieder ein bisschen anzuknüpfen. Es geht ja, ja, das Setting wird etwas Gleiches sein, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich freue mich auf das. Ich habe gerne Wikinger. Da gibt es ja einen, der Thor kommt ja noch. Da kommt noch einiges auf uns zu. Letzte Film von mir gibt es noch. Also, der Robert Zemeckis hat zwar noch nicht seinen letzten Film gemacht, aber unter dem Dach von Disney hat er das... Hat er den letzten gemacht, letztes Jahr. Ist rausgeschossen worden, seine Image Movers Firma. Genau, ist fertig, fertig lustig. So gut. So gut. Wie stehst du zu der, zu seinen Motion Capture Filmen? Also Polar Express, Beowulf. Ich muss sagen, ich bin erfolgreich die bis jetzt umgangen. Alle? Alle bist du umgangen? Alle bin ich umgangen. Okay, ich so zwar, können wir jetzt nicht diskutieren. Ich habe zwar beide zuhause, aber ich bin jetzt herrlich umgangen. Die toten Augen von den Kindern, die werden dich noch lange in den Träumen verfolgen. Nein, also irgendwie. Und die kosten ja unglaublich viel, für das nachher... Also das sind, glaube ich, schon Erfolg gewesen, so ganz knapp irgendwie. Aber, und ich meine, Christmas Carol, jetzt, ja, kommt ja wohl erst im Dezember auf DVD raus, das macht zu wenig Sinn. Aber da bin ich dann auch umgegangen. Also ist das gleich, hä? Das ist mir nachher recht gleich. Die Deutschen. Ja, die Eier-Deutschen. Nein, das ist spinnend wieder mal. Die machen einen Horrorfilm. Mal etwas ganz Neues. Ja. Wo an einen Zuschauer anruft. Mhm. Also es ist also so, du musst vor dem Film ein SMS schreiben an einen Computer oder so. Mit deiner Nummer. Und irgendwann in einer Szene vom Film läutet dir dann jemand an. Vom Bildschirm sozusagen. Und dann? I can see you. Und dann kannst du irgendeine Antwort geben und wählen, wie es weitergeht. Mhm. Also das ist eine interaktive Sache. Aber wenn es dir nicht gefällt, das erinnert mich an eine Futurama-Folge. Ja? Ja, dann könnt ihr das auch machen. Einfach per Knopfdruck können bestimmen, wie es weitergeht. So ist das gut, System ein bisschen funktioniert. Gut, ich mache es drei Varianten oder so, wo man dann muss... Genau. Erinnert mich auch ein bisschen an das DVD-Feature, das es bei Final Destination 3 drauf kam. Genau. Dort hat man auch können wählen, soll die Person jetzt überleben oder sterben. Genau. Aber es ist egal, ob man schlussendlich ausgewählt hat, gestorben ist nicht fast da, ist schlussendlich. Aber ist jetzt das etwas, was man einen Film damit verkaufen kann, Mensch? Es ist wieder... Vielleicht bei Teenager. Es ist originell wieder mal. Die Paranormal Activity hat es ja probiert. Es funktioniert mit Organen. Ja, aber auch nicht überall. Also da... ist 2 Wochen gelaufen und das in leeren Sälen. Also. Immerhin. Er ist immerhin gelaufen. Jedenfalls wird sich nicht durchsetzen, weil eben, wer schreibt schon einer fremden Nummer ein SMS und gibt dann seine Nummer an, ist zum Scheitern verdammt, aber sicher mal ein witziges Experiment zum Ausprobieren, aber mehr als bei einem Versuch wird es bleiben schlussendlich, meiner Meinung nach. Der Josh Whedon, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den nicht verwechsle mit dem... Ah, den kann man nicht gut verwechseln. Ja, mit dem J.J. Abrams vielleicht. Aha. Das ist Buffy, Mann. Oder? Josh Whedon. Und Whedon. Serenity. Serenity, genau. Und damit... Buffy auch, ja. Schon? Ja, ja. Okay, gut. Der darf... The Avengers. The Avengers. Und man kommandieren. Jo. Interessant. Ich finde das sehr interessant, weil er ist wirklich einer von den Geeks, also der danach dran ist an allem, selber ein riesen Comic-Geek ist und so weiter, was man auch immer in den Anspielungen merkt. Und Serenity, ja auch sensationelle Geek-Show, muss man so sagen, was sonst niemand geschaut hat, leider. Ich habe den cool gefunden. Der ist wieder mal gleich. Der Film muss stimmen, der Film muss stimmen. Ha, ja, pff. Ja, hättest du John Favreau und Iron Man zutrauen? Nein. Aber er war ja super gewesen. Ist super gewesen, ja. Aber ich lasse mich dann überraschen. Hangover 2. Jawohl, 3D. Wird in 3D gefilmt. Und da gibt es nur noch kurz zu sagen, dass alle Darsteller unterschrieben haben. Wäre blöd eigentlich. Wäre wirklich sauber. Es sind wirklich alle wie der Ed Helms, der Bradley Cooper, der Zach Galifianakis und der Justin Barda sind alle wieder dabei. Genau. Falls es nicht klappt mit The Rebound, hat er da noch einen sicheren Erfolg. Hangover haben wir gar noch nie richtig besprochen. Boys and their bachelor parties, it's gross. It is gross. I just wish your friends were as mature as you. They are mature, actually. You just have to get to know them better. Paging Dr. Douchebag! Ist das jetzt der Wahnsinnsbrüller, wo er ist zu hoch gehypt, wo das mit vielen Worten reingegangen ist, die eigentlich nur noch haben können, ja, unterboten werden. Ah, ist amüsant. Aber ist amüsant, 4,5 Sterne. Aber ist kein Brüller jetzt. Mal hat schon ein paar einige Sachen. Die ist jetzt so der beste Komödie von aller Zeiten. Wer da jetzt in deinen, sagen wir mal, in deinen Top 10 drin von der Komödie? Nein, für das fällt mir ein bisschen liebenswürdig. Das fällt ihm da, glaube ich, noch ein bisschen. Das geht ihm ein bisschen ab. Aber ich bin ja froh gewesen, es hat eigentlich nicht so viel so viel unter der Gürtellinie Humor gehabt. Also von dem habe ich mehr erwartet eigentlich. Das ist eigentlich noch gegangen. Da möchte man sich ja die Ohren zutackern. I've been looking for Baywatch Featurefilm. Jawohl. David Hasselhoff. Also der wird wohl nichts damit zu tun haben. Hast du in so einer Show gesehen als Rettungsschwimmer dazumal als Baywatch? Wieder mal eine Fernsehserie, die verfilmt wird. Eventuell. Ist ein Gerücht um Baywatch. Haben wir, glaube ich, auch schon gehört, das Gerücht. Man hört es nochmal. Ja, jetzt haben wir es auch wieder mal gehört. Ja. Aber für mich ist es ein klarer Fall, wo das kann man nicht machen, außer man macht Starsky & Hutch. Du meinst von der Machart her? Genau. Also als Ernst. Ernst? Geht das nicht. Nein, also dann, ich denke, das müsste eine Komödie sein. Aha, das würdest du also wahrscheinlich den Will Ferrell aus Pamela Anderson Suit reindrücken. Genau. Da kannst du allein gehen. Nein, ich habe jetzt eher gedacht, vielleicht Anna Faris. Die habe ich irgendwie gesehen. Das ist nicht mehr lustig. In Lost in Translation ist sie doch super. Schon, aber ich kann das Scary Movie Overkill und das ist dann so nicht durch. Also, Baywatch. Gehe ich nicht schauen. Gehst du nicht schauen? Auch wenn er... Wenn ich mache eine Wette, wenn der kommt, gehen wir schauen. Top, die Wette gilt. Doch. Also, wir hören uns wieder im 2000 und... Weiss nicht wann. Legendary Pictures. Macher von Dark Knight. Clash of the Titans. Alles, was mit Warner Brothers zu tun hat. Wenn der Godzilla nochmal laufst, in einem amerikanischen Gefilde. Roland Emmerich hat das schon mal probiert. Mhm. Ist bei Kritiker und glaube auch im Boxoffice eher gescheitert. Ich muss jetzt mal zugeben, ich finde den unterhaltsam. Und mir gefällt der. Am Roland Emmerich sind Godzilla. Ja. Yeah. Also wenn man jetzt vergleicht mit 2012 zum Beispiel. Da hat es doch noch coole Action-Sequenzen mit dem Helikopter und das ist grosser, dummer Spass. Genau, wie Independence Day. Da muss er nicht groß mit Realismus. Also wenn immer ich nicht mit Realismus kommt, ist er unterhaltsam. Genau. Das ist schön. Aber mehr als das... Klar ist nicht toll. Aber ich habe es nicht so schlimm gefunden, wie es viele... Mir hat es einfach abgelöst, wo die Jurassic Park 2 die Jungen auferstanden sind. Ja klar, aber und dann langsam Jean Reno ist auch lustig als ja, es ist noch nicht so schlimm. Es ist ein Fun-Film, ein reiner Fun-Film. Und zwar nicht so düsteres Niveau wie Transformers 2, aber 3 Sterne Durchschnitt. Ja, sicher. Mehr nicht. Ich bin auch zwischen 3 und 4, ich finde es unterhaltsam. Und ich finde auch, ich finde jetzt nicht, dass man da... Die grösste Kritik ist ja, dass der dann CGI ist. Ich meine, willst du jetzt heute noch einmal im Anzug auf eine Miniaturstadt schauen? Ja! Der ganze Charme ist ja, jedes hat seine Zeit, da kommen wir dann mit dem Clash of the Titans nochmal drauf zurück. Aber das ist immer so, man sagt, ja, das wäre besser gewesen und so, aber das, wenn das heute würde springen, wäre das ja nicht besser. Dann. Nein, es würde belächelt werden. Ja. Von dem her, das ist so ein bisschen eine Nerd-Diskussion, die ein bisschen die oft nicht aufgeht. Jetzt gibt es halt CGI und ich meine, in Sachen wie normale Tiere CGI machen und so verstanden ist, dass es absoluter Blödsinn ist, so wie in Indiana Jones 4 und I Am Legend oder so, mit dem Reh und in Wolfman mit dem, da, was ist es gesehen, Hirsch und egal. Aber ich denke, Godzilla mit einem grossen Budget, das könnte nochmal cool werden. Ich habe halt einfach gerne Monsterfilme. So. Cloverfield ist bei mir halt auch einer, wo das können wir dann mal diskutieren, glaube ich. Da sind wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube, da sind wir recht gleicher Meinung. So, auch wenn du das nicht wahr haben. Ah ja, yeah. Findest du auch toll? Ich finde die toll. Ah. Das ist so ein Erlebnisfilm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein Erlebnisfilm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, bleiben wir doch gerade beim Emmerich. Der Will Smith, anscheinend ist da etwas am tun. Zwei Sequels zu Independence Day gleichzeitig gefilmt. Ja. Ja? Ja, kommen sie wieder, die Aliens. Sie kommen oder wieder. Oder kommt etwas Neues? Ich weiß doch nicht, oder wir gehen wieder ein Computervirus mit dem Mac aufladen, oder was ist das gewesen? Das ist aber scheiße, einfach sind alles mit Wireless, das würde jetzt heute nicht mehr funktionieren. Independence Day war wirklich ein Fun-Film gewesen, damals, als er rausgekommen ist. Hat auch die Probleme gehabt, die Emmerich immer hat, und zwar ein bisschen zu viele blöde Figuren oder Alkoholiker, Vater und so weiter. Dafür voll Pathos und Fun, und Will Smith ist eigentlich cool gewesen. Und der Amerikaner ist der Präsident, steigt dann auch in Flugzeug rein. Also das ist wirklich herrlich. Ein perfektes Beispiel für Pathos. Ja. Armageddon kommt einem da noch in den Sinn als Vergleich vielleicht. Zwei Sequels, ist das eine Idee? Nein, der Film hat seinen Kultstatus und es langt. Ich finde auch, ich fände es schade, wenn es die nochmal zurückkommt. Das ist eigentlich eine in sich abgeschlossene. Wir müssen eh Angst haben, die nächsten 10 Jahre wird alles remaked und rebootet, alles Mögliche. Es stehen schwierige Zeiten bevor. Das müssen wir jetzt einfach akzeptieren. Ich meine, es ist so selten, dass mal ein District 9 kommt oder so. Einfach etwas, was originell ist. Genau, ja. Schlussendlich. Aber sind wir dann genau die dann auf das Branding reingehen und dann plötzlich Independence Day. Das müssen wir dann schauen, oder? Ja, wir machen es hier. Teil vom. Ja, wir machen das eher aus beruflichem, pseudoberuflichem Interesse. Genau. Machen wir das. Es ist ja aber so, ein bisschen so etwas, oder? Ja. Hast du auch oft das Gefühl, du musst jetzt etwas schauen, auch wenn du schon im Voraus weißt, das ist wieder ein Mumpitz. Ja. So, ich wollte dich nicht länger auf die Folter spannen. Bald geht es los mit dem Fußball. Der Fußball hat schon angefangen. Hat der Fußball schon angefangen, ja, aber wir machen jetzt einfach noch die News fertig. Weil zum nächsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Außer oh nein. Triple X war ein Film mit Vin Diesel. Samuel L. Jackson und Asia Argento. Auch ein blöder Fun-Film. Ja. Aber ein bisschen mehr blöd als im Pernstein. Ja, noch ein bisschen mehr blöd. Aber habe ich eigentlich auch. Habe ich mich nicht darüber geärgert, über verlorene Möglichkeiten oder so, weil... Nicht über verlorene Zeit. Ja, aber die Motocross-Tanzen waren also geil. Oder? Triple X 2, dann 0 Sterne, ganz klar. Ganz klar. Eis, weiss nicht was für ein Eis. Cube oder Eistee oder Eisberg. Einmal ein Wrack von einem Film. Nachdem der Vin Diesel nicht so Erfolg hatte mit seinen ernsten, pseudo-ernsten Rollen. Wie zum Beispiel Babynator natürlich. Genau. Ich hatte jetzt hier eher an Find Me Guilty und Extreme Rage, oder wie der geheißen hat, gedacht. Geht wieder zurück. Fast and Furious 5 ist auch schon in Planung. Triple X 3. D. Wow. Hey, weißt du, wie cool das wäre, mal einen Film in 3D zu sehen in den nächsten Jahren? Nein. Das wäre mal etwas Spezielles, gell? Wir etwas Neues, etwas Innovatives. Gibt es so fast nicht. Wieder beim Thema. Ja, das Thema kommt dann nochmal. Und zwar ausführlich. Ja. Ich halt tue schon. Egal. Megan Fox mit roter Perücke. Genau. Rose McGowan will anscheinend nicht oder hat andere Gründe, dass sie einfach nicht mehr die rote Sonja spielen will. Hast du das Original gesehen mit dem Schwarzen? Nein, du hast ja gesagt, du bist Conan Red Sonja. Genau, das ist nichts. Aber ich habe das Promo-Poster, das gebastelt wurde, ist sehr sexy gefunden mit das ist cool gemacht, so drauf. Das Messer, das blutige Messer abschlägt, habe ich cool gefunden. Und jetzt, wir kommen anscheinend nicht mehr an Bord. Und jetzt wird natürlich, Gerüchteküche ist natürlich jetzt angeheizt. Und natürlich der erste Name, wenn es um irgendwelche sexy Frauenrollen gibt, ist natürlich Megan Fox. Dankeschön. Im knappen Kriegerinnenkleid. Sie hat ihre Sexiness hat sie schon zu fest ausgereizt im Jennifer's Body, muss ich ganz ehrlich sagen. Und seitdem hasse ich sie. Ich hasse sie. So eine dumme Zwetschge, sorry. Mich schießt die Frau an. Aber als tough geht das vor allem irgendwie nicht. Ich meine, das müsste ja Kriegerin sein. Also, genau, ja. Wo ein bisschen auch den Männern kann. In Arsch treten, ja. Genau. Und das ist ja, McGovern ist ja nicht wirklich mehr kostenmäßig. Nein, aber Planet Terror. Genau, sie hat auch den Vorteil gehabt, dass das Maschinengewehr bei hat. Genau, das hat man schon im Kopf gehabt. Und Jennifer's Body war zwar auch ganz böse, gewesen, aber irgendwie trotzdem nicht gefährlich. So, macht keinen gefährlichen Eindruck. Dann etwas noch. Paul Greengrass macht einen 3D-Film. Genau. The Fantastic Voyage heisst der, ist ein Remake wieder mal. Never heard of. Aus den 80ern, wo irgendjemand eine Blutkrankheit hat, dann gehen sie so klein, machen sie sich klein und können den Körper rein, so ein bisschen wie Inner Space, einfach ernst. Paul Greengrass in 3D, eine gute Idee? Nein. Kotztüten werden ausgegeben. Genau. Weil der Greengrass ist ja einer bekannt, der mit Wackelkamera nicht gerade sehr sparsam umgeht. Beispiel Born Supremacy, Born Ultimate und natürlich der neueste Matt Damon Streifen, der Green Zone. Wo übrigens kläglich gescheitert ist, schlussendlich jetzt wirklich. Am Boxoffice. Genau. Am US-Boxoffice. Ja. Da ist, glaube ich, nicht so schlecht. Da ist nicht so schlecht. Ich glaube nicht mehr. Ja, das meiste Geld wird heute sowieso mit Blu-ray und DVD genommen. Also kann man nicht wirklich... Ja, mich kaufen ja beide, glaube ich. Das ist eine Tatsache. Viele Leute sind auch das Wochenende wieder ins Kino gegangen. Nicht nur wir zwei. Nein. Nämlich auch in Amerika. Und zwar Tim Burton's Alice in Wonderland macht langsam den Abgang. Langsam sicher. Das liegt aber vor allem wahrscheinlich auch daran, dass 3D-Leinwände langsam knapp werden im Moment. Mit 8,2 Millionen das Wochenende. Schlusslichtli von der Top 5. Knapp drüber ist, nein, nicht knapp, doppelt so viel. He? Hat Lindsay Lohan ihren ersten Leinwandkuss in The Last Song, an einer weiteren Nicholas Spark Verfilmung. Ja, da können wir es verrückt, die schon. ist nicht grossartig gestartet, 16 Millionen. Jetzt How to Train Your Dragon, 29 Millionen. Ist gut gestartet und vor allem kritisch sehr gut, aber er läuft aber nicht so gut, wie erwartet, ja. Und darum sollte auch ein anfälliger Teil 2 anscheinend nicht realisiert werden. Ach, der Tyler Perry, den kennt man in unserer Breite gerade einfach überhaupt nicht. Nein. Das ist so eine Figur wie die Oprah, wo... vom amerikanischen Fernsehen hochgezüchtet worden ist. Wo Film rausbringt für die afroamerikanische Bevölkerung, die immer wahnsinnig erfolgreich sind. Okay. Ich glaube, hat einen in der Top 10 letztes Jahr gehabt, oder so, von den erfolgreichsten Filmen. Da hört man überhaupt nicht. Also, du hast in dem Fall auch noch keinen Tyler Perry Film gesehen. Überhaupt nicht. Auf jeden Fall 29,3 Millionen gibt es für Tyler Perry's Ride It, Wir sehen da leider nicht den ganzen Titel. Platz 1. Ja, Clash of the Titans. Eigentlich erwartet, obwohl mäßig kritisch. Und 61,2 Millionen, das ist stolz. Ja. Das ist, glaube ich, das beste Oster-Opening. Das ist eine Tatsache, ja. Und liegt das wieder mal am 3D? Das tönt schwer danach. Weil wir haben es gar noch nicht besprochen, weil in Amerika drei grosse Ketten haben 3D-Preise aufgesetzt. Mhm. Ich glaube, bis zu 17 Dollar oder gar 20 Dollar. Ja. Was für Amiland viel ist. bei uns ist Standard. Ja, ist ja das Standard, obwohl man sagen muss, irgendwie im, haben wir so einen Sprich gelesen mit Verdienst und Preise, ist es in Zürich jetzt zum Beispiel auch nicht extrem teuer. So, okay. Im Vergleich. Der neue Trailer ist das zu Resident Evil Afterlife. Genau, nach einem animierten Film aus der Reihe geht es wieder weiter mit Mila Jovovich, Ellie Larter und Wentworth Miller, der meist wahrscheinlich bekannt als Michael Scofield aus Prison Break. Und auch wieder Paul W.S. Anderson. Genau, nicht Paul Thomas Anderson. Am gut, nicht am guten. Das ist ein Qualitätsunterschied. Da. Ein mächtiger Qualitätsunterschied, wenn du mich fragst. Schauen wir doch den Trailer nochmal an. 5 years ago, a virus escaped and everybody died. If you're out there, there is hope. My name is Alice. Ist lustig. Das Erste, was da kommt, ist, dass es mit dem James Cameron seinem Kamerasystem gefilmt worden ist. Genau, aber das muss man ja heute fast sagen, oder? Ich meine, die anderen machen es ja nicht. Die, sie nicht lernt, wo sie nachträglich bearbeitet haben, zum Beispiel Clash of the Titans genau. Im Wunderland. Aber sieht lustig aus. Sieht wirklich sehr vor lustig allem aus. Sonnenbrille und man sieht genau so ein bisschen die 3D. Es wird wieder ein bisschen eher richtig Final Destination, so von den Effekt, 3D-Effekt her. Ja. Ein bisschen aggressiver wahrscheinlich. Genau. Und, aber irgendwie Zombies habe ich gar keine gesehen, ist das nicht? Stimmt. Resident Evil. Resident Evil sind Zombies, ja. Ja, du, die werden dann im zweiten Trailer auftauchen, ich glaube da. Resident aber Evil und Zombies geht gar nicht. Was sagst du zur Reihe allgemein? Resident Evil. Teil 1 sagt schwach eigentlich. Der versucht noch ein Horror hin zu sein. Teil 2 und 3 sehe ich einfach nur als reine Actionfilm ab, wo man vor allem das 2 sehr gepasst hat. Das ist auch wirklich nur ein Actionfeuerwerk. So ein CRS-Film. Ja, ich persönlich habe jetzt das 3 am besten gefunden. Da habe ich aber den Schlussfight ein bisschen schwach gefunden. So ein bisschen Mad Max ist das mehr gesehen. Und das mit den, was ist es, mit den Raben? Und ja, das ist also nicht schön gefunden. Aber alles in allem also so eine Reihe, wo ich auch darauf verzichten könnte, aber... Ja. Gibt Schlimmeres. Ja. Dann kommen wir mal zu den Film-Reviews. Ich bin Robert Pattinson, sein neuer Film, man redet immer nur von ihm, weil halt er jetzt das Twilight-Image hat. Und... Er ist die Hauptrolle im neuen Film Remember Me. Nebendarstellerin ist Emily de Raven, oder wie man das ausspricht? De Raven aus Lost. Genau, die kleine Schwanger. Genau. Und der Chris Cooper und der Pierce Brosnan, die haben noch ein bisschen Schauspielertalente dazu. Nein, also der Robert Pattinson ist nicht schlecht. Also nicht. Ist so ein bisschen ein Pseudo-James Dean in dem Film. Aber das stört ihm noch gut. I mean, why aren't you... Rivet! You have a daughter who sincerely believes that you don't like her. Good God, you toss that word around, but you have no idea what it means! Maybe I don't. And maybe Caroline doesn't either. I have provided her world and yours. That doesn't mean you could just shatter it! Whenever you feel, whenever there's something better to do. Who the hell do you think you're talking to? You pedal down here on your bike, for Christ's sake. You've got to take care of nothing. You're responsible for no one. You're a kid. You think you're the first one to lose anything? Der Film ist erzählt eine Liebesgeschichte zwischen Robert Pattinson und seiner Figur, die ein bisschen rebellisch ist. Sein Bruder ist gerade gestorben. Und der Kontakt zu seinem Vater ist mäßig. Er hat noch eine kleine Schwester. Und es gibt da so diverses Familiendrama. Dann eines Abends wird er verhaftet, weil er in eine Schlägerei hineingeratet. Zwar wird er verhaftet von Chris Cooper. Und nachdem er herausfindet, dass die Tochter von Chris Cooper eine hübsche blonde Dame ist, findet dann sein Kollege, komm, geh mit der raus, um sich rächen am Polizisten. Und dann gibt es da das Ganze, das kennst du ja mit der Wette und was dann auskommt. Ja, ja. Und das ganze Zeug. Dann die Beichte dann genau, irgendwie. Genau, Streit. Ja. Aber das Interessante daran ist, dass es ist kein Liebesfilm. Nicht. Die Liebesgeschichte ist nebensächlich, die hätte weggelassen werden können. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass die Liebesgeschichte stattfindet. Auch wenn die im Zentrum des Marketing und so weiter ist. Mhm. Sie nimmt viel ein, eine Spielzeit ein. Es geht aber um etwas ganz anderes. Wolltest du jetzt aber nicht verraten? Wo wir nicht verraten dürfen, das ist extrem schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das. Nein, das kann ich nicht spoilern. He? Ganz nein. Am Schluss vielleicht. Nein, du hast noch nicht. Ich kann sonst Fußball schauen. Nein, sonst. Weißt du, was reden wir doch einfach vielleicht, wenn wir die DVD-Review machen? Gut. Ja. Reden wir nochmal drüber, oder? Auf jeden Fall ist eine grosse Überraschung. Dass er gut ist. Pierce Brosnan ist herrlich. Ist meine Lieblingsrolle von ihm bis jetzt. Chris Cooper sehe ich immer gern. Die beiden Jungen sind angemessen. Und die kleine Schwester spielt, die ist zwar ein bisschen neunmal klug, aber ist auch ein Talent, wo man sicher drauf schauen kann. Gefällt mir jetzt persönlich besser als die gehypte Abigail Breslin. Dakota Fanning. Genau. Und ich gebe 4 Sterne, weil es bewegt einem doch und man denkt noch ein bisschen darüber nach in den Tagen nachher und ist verrissen worden bei den Amerikanern, bei uns nicht. Das liegt auch ganz, ganz eindeutig am Ende, was ich jetzt da nicht verraten kann. Habe ich deine... Okay. Hä? Ja, gut. Bist du? Ja, jetzt hast du mich. Jetzt hast mich. Du hast nicht ja. Wollen schauen, nein, gell? Nein, aber DVD. DVD? DVD. Okay. Ja gut, kommen wir zu dem Film, den wir beide gesehen haben. Du hast nicht mehr allein gesehen, als ich. Nein. Nein. Im Kino habe. Nein. Gut. Bevor wir zu unseren Hauptreviews von How to Train Your Dragon und Clash of the Titans kommen, kommen wir noch zu einem kleinen Film. Klein, aber fein. Nicht so fein. Greenberg von Noah Baumbach. I'm impressed by you. In what way? I don't know. I mean, you seem really fine doing nothing. It's like you don't feel all the pressure to be successful. I mean, by other people's standards. You know, I almost had a record deal when I got out of college. I haven't done nothing. Cool. I want to be doing nothing. I'm doing nothing deliberately. That's what I'm saying. I don't know that I could do nothing and be that cool with everything. Er zückt schon die Waffe da. Erzähl doch mal, um was es geht. Nein. Also, mach du. Mach du. Greenberg geht um den 40-jährigen Greenberg. Weißt du den Vornamen noch? Robert. Ist ja gleich. Roger oder Robert. Wo bei seinem Bruder im Haus wohnt für 2 Wochen. Während er mit seiner Familie auf Vietnam in die Ferien geht. Er kümmert sich um den Hund, den Maler, den Schäferhund, und fängt eine Beziehung an mit der persönlichen Assistentin vom Bruder. Also es ist ein grosses Haus, es ist eine reiche Familie. Und trifft seinen Jugendfreund wieder, der noch mal früher in einer Band gespielt hat und Songs geschrieben hat. Und sinniert so ein bisschen über sein Leben nach. Und das ist eigentlich alles, was man dazu sagen muss. Der Film ist inszeniert von Noah Baumbach, der am bekanntesten vielleicht ist als Co-Autor von Wes Anderson, zum Beispiel Fantastic Mr. Fox oder Life Aquatic. Hat mit The Squid and the Whale ein starkes Debüt geliefert, das auch internationale Anerkennung gefunden hat. Hat dann mit Margot at the Wedding mit Nicole Kidman den nächsten Film inszeniert und ist jetzt also hier beim Ben Stiller gelandet, was ein bisschen untypische Rolle ist für den Ben Stiller, weil er in Royal Tenenbaums eigentlich auch schon ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Mama's not at home. You could stay over. Wink, wink. Not supposed to, I'm trying not to. Ja, yeah, okay. Jetzt, Chris, wie hast du diesen Film gefunden? Ich habe den so gesprochen gefunden. Wirklich. Und du wirst mir jetzt bei jedem Punkt widersprechen. Genau, weil bei mir kommt der Top 10 vom Jahr ganz klar am Ende vom Jahr. Es ist so ein etwas, das ich überhaupt nicht kann leiden kann, ein Pseudo-Wes Anderson. Es ist kein Pseudo-Wes Anderson. Es ist ein Pseudo-Wes Anderson. Was ist im Wes Anderson schön? Es hat skurrile Momente drin und aber auch dramatische Sachen. Wo man sich und eine traurige Grundstimmung. Traurige Grundstimmung. Und ich habe das Gefühl, wenn er nur einen Baum macht und Wes Anderson zusammenschreit, habe wirklich das Gefühl, dass Wes Anderson für die skurrile Sachen da ist und der Baum macht für die eher dramatische Seiten und so. Und der Baumbach scheitert einfach, indem er einfach ein Leben von einem völlig unsympathischen Typ durchexerziert. Es ist langweilig, es ist nicht besonders lustig, es ist nicht besonders einleuchtend. Ist das Leben langweilig? Das Leben langweilig ist? Nein, das Leben ist nicht langweilig. Ah, zeigt uns einen Ausschnitt aus dem Leben von dieser Figur. Ja, aber wer will das sehen? Ich? Du? Ja. Nein, es ist, er probiert viele Sachen, er macht aber nichts richtig. This is about a guy who has figured out a way to try to protect himself from the realities of the world, because the reality is so tough for him is that he hasn't done anything with his life. And he hasn't realized the dream he wanted to realize. And I think that's something that people can identify with, no matter how you deal with it in life. Like, so few people are actually able to realize their dreams in life. Nur halb ausgeführt. Dann, wieso ist die noch halb ausgeführt? Die hat den Anfang, eine Mitte und ein Ende. Aha. Dann hast du den Anfang, Mitte und Ende erkannt. Ja. Look, und dann auch der Subplot mit dem Hund, wo auch wieder eigentlich eine Metapher ist. Der Hund, wo müde wird vom Leben. Und... Jetzt fängst du wieder an Sachen interpretieren. Nein, der Film. Zudem eine super Performance von Ben Stiller. To me, it never felt like, it seemed kind of like a no-brainer to put Ben in this movie. But, you know, we'll take the credit for showing him in a way you've never seen. Das komme ich auch nicht so zufrieden mit ihm. Und die Dame? Er bringt einfach sein Klongesicht, bringt das irgendwie nicht weg. Ich habe irgendwie Probleme mit seinem Klongesicht. Klongesicht? Ja. Aber er hat ein bisschen abgenommen, glaube ich, oder? Ich glaube, ich habe zugenommen. Nein, irgendwie, ich kann mich mit dem Film wirklich nicht irgendwie anfreunden. Es hat schon bei der Hauptperson angefangen. Es ist wirklich so ein Woody Allen, einfach ohne dumme Schnur. Whatever works, zieh jetzt den Vergleich an. Aber es ist doch eine Figur, die unsympathisch ist, aber trotzdem wir können ihn nachvollziehen. Aber er ist ja nicht besonders liebenswürdig durch das. Irgendwie, er ist einfach ein Arsch. Und wer will schon 1,5 Stunden an einem Arsch zuschauen? Er macht die Leute rundherum hässig. Aber, ich meine, das hat der Boris in Whatever Works hat genau das gleiche gemacht, aber der ist witzig gewesen. Ja, der ist eben witzig gewesen. Aber der ist, ja, der ist auch witzig gewesen. Aber der hat halt nicht die Tiefe von, der ist oberflächlich witzig gewesen. Nein, ich habe Greenberg ganz schwach gefunden. Ganz schwach. Ich habe gehofft, dass es, dass meine tiefen Erwartungen übertroffen worden wären, weil es hat ja... Oh, der Greta Gerwig ist doch auch... There was no improvisation that I did. And I think a large part of that was because the script was so perfect. And Noah really does choose his words so carefully. And there's always a reason for it, because they build on each other in these very precise ways. It's almost like math, but emotional math. Ja, aber ihre Person ist zum Beispiel viel interessanter gewesen. Ich meine, sie ist aus einer gescheiterten Beziehung gerade rausgekommen und weiss nicht recht wie weiter, und sie ist eigentlich am gleichen Punkt wie der Greenberg im Leben. Okay, schön, ja, aber Und die finden sich dann aber irgendwie doch nicht. Ich kann ja sagen, der kratzt an der Oberfläche, habe ich das Gefühl. Überhaupt nicht, du schaust nur nicht tief genug. Ich finde Green Bag schwach. Ich gebe Green Bag 5 Sterne, würde gerne 6 geben. Um mich zu zeugeln. Nein, ich weiss eigentlich nicht, für was, dass ich, was ich Negatives könnte erwähnen. Ich finde vor allem auch der... Entschuldigung, jetzt kann ich den Namen auch nicht aussprechen. Der Rhys Evans, whatever. Die Freundschaft dort finde ich auch einen von den Höhepunkten. Ich bin mit der Person... Mit dem typischen Baumbach, mit den Beziehungen, die real wirken und trotzdem ein bisschen überspitzt sind und der Humor durchblitzt. Und ja, das Durchblitzt ist einfach zu wenig vorkommen. Das ist super. Nein, es ist tot langweilig. Das ist wie's, es ist ein langweiliger Film. Eineinhalb Stunden lang. Film. Langweilig. Ja, ich meine, ich muss mit niemandem diskutieren, der die gleichen Probleme mit einem Serious Man wahrscheinlich hat. Oder? 2 Sterne. Also 5 bis 6 Sterne. 2. Punkt. Ich kann mich noch nie entscheiden. 5. Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht wieso, aber. Ich finde jetzt nichts Negatives. Ich finde es zu sehr pseudo, alles. Es ist überhaupt nicht pseudo. Doch, ist pseudo. Nein, das eben gerade nicht. Eben schon. Eben gerade nicht. Es hat einfach nur so einfach komisch. Das ist der Party, ja, ganz komisch gefunden. Ja gut, das ist wieder. Das wäre jetzt mein Minuspunkt. Das wäre jetzt dein Minuspunkt. Nein, jetzt mein Minuspunkt. Das ist einfach irgendwie so eine Szene, die muss irgendwie überall drin sein, in diesen quirky Indie-Filmen. Wir müssen einfach die Hauptfiguren irgendwie sich noch zudröhnen. Das ist ja schon bei. So lustig. Nein, es wird ja nicht als lustig. Findest du es als lustig? Nein. Ich finde es eben traurig. Dann meine ich es ja wieder nicht schlecht. Ich bin nie warm geworden mit der Person. Er läuft ja nachher nicht irgendwie in einen Pfosten rein, weil er jetzt gehoxt hat oder ach, so, schade. Dass wir darüber lachen. Nein, mein Hauptproblem war, dass ich mit dieser Figur Greenberg warm geworden bin. Aber er öffnet sich halt ein bisschen durch die Drogen. Das ist halt immer ein bisschen das Geschehen. Ja, aber ich bin mit dieser Person wirklich nie warm geworden. Ich konnte mich nie identifizieren. Das ist einfach ein Arsch. Punkt. Und wenn man sich mit der Figur identifizieren kann... Was sagst du jetzt, ich sei ein Arsch? Nein, du bist kein Arsch. Du bist ganz ein Lieber. Ah, gut. Kicks. Ja. Nein, der Film hängt von dem ab, ob du dich mit dieser Person identifizieren kannst, wie du den findest. Ich kann mich nicht identifizieren, finde den Film schwach. Du hast es aus irgendeinem Grund können. Und gibst nur 5 Sterne. Ja, du kannst dich auch mit einem Antagonist identifizieren, oder? Aber nicht bei einem Film wie Greenberg. Enjoy the silence. Da möchte man sich ja die Ohren zutackern. Ja, also, hören wir auf diskutieren. Hören wir auf diskutieren. Ich glaube, keinen Sinn. Ich glaube, ich... Ich kann dich nicht ändern, du kannst mich nicht ändern. Nein, du musst einfach dir das nochmal schauen. Und dir ein bisschen besser Gedanken darüber machen. Also wenn ich dann in der Midlife-Crisis bin, schaue ich dann nochmal und dann... Also... Dann reden wir nochmal drüber. Ja. Yeah. How to Train Your Dragon, der neue DreamWorks-Animationsfilm. Genau. Wollen wir jetzt das noch erwähnen, wo ich schon in jedem Käseblättchen steht und gestanden ist zur Promo von dem Film? Dass der Simon Otto da etwas bastelt hat? Ja, muss man fast sagen. Ein Schweizer. Wir schauen, dass unsere Filme, durch das es auch so viel kostet und dass wir wirklich versuchen, auf dem höchsten Niveau von der Technik zu arbeiten, dass wir Filme machen, die einem breiten Publikum gefällt. Also wir können nicht nur einen Kinderfilm machen oder nur einen Erwachsenenfilm. Wir wollen wirklich einem breiten Publikum gefallen. Und darum müssen die Geschichten auch auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Und das war eines der Hauptziele von How to Train Your Dragon. Ein Schweizer ist Animation von DreamWorks. Also nach Shrek müssen sie etwas Neues haben, DreamWorks. Ich meine, Shrek geht vorbei, anscheinend, das Jahr. Forever After. How to Train Your Dragon, und das tönt so. Got some salmon, some nice Icelandic cod, and a whole smoked eel. No. Okay. Yeah, I don't really like eel much either. Okay, that's it. Just stick with good stuff. How to Train Your Dragon von den Machern von Lilo and Stitch. Wie gesagt, der neueste Animationsfilm aus dem DreamWorks-Haus. Geht um eine Stadt, ein Dörfli, ein Wikingerdörfli, wo eine ganz spezielle Art Ungeziefer hat als Blog, und das sind Drachen. Fauch. Wer ein richtiger Wikinger will sein, muss Drachen töten. Genau. Ohne geht's nicht. So soll das auch der Sohn vom Häuptling, oder, von dem Dorf, vom Stoic, sagen, ja, gesprochen vom Gerard Butler, der Hiccup, gesprochen vom Jay Baruchel, der soll auch endlich einmal einen Drachen bekämpfen und kommt dann in eine Drachenkampfschule mit ein paar anderen Teenagern aus dem Dorf. Gleichzeitig lernt er aber abseits von dem allem einen verwundeten Drachen kennen, den er Toothless nennt. Und ja, da entsteht eine Freundschaft, und storymässig kann man eigentlich nicht erwarten. Ja. Es wird das geliefert, was eigentlich erwartet wird. Jetzt, die DreamWorks-Animation ist ja eher ein bisschen etwas, immer ein bisschen hintendrein, mit ein bisschen zu offensichtlichem Humor und vielen zeitgenössischen Witzchen, die dann auch 5 Jahre später veraltet sind. man denkt an Madagascar und auch die Schreckfilme, ja eher untere Qualität von Animation. Haben aber jetzt überrascht mit Cloudy with a Chance of Meatball. Das war für Sony. Das ist für Sony. Entschuldigung, rausschneiden. Aber die haben genau die gleichen Charakter. Egal. Ja, also. Wie ist jetzt das im Vergleich zu anderen DreamWorks-Produktionen wie Shrek und Madagascar? Sie gehen ein bisschen weg von dem, wie fast sagen, neunmal klug Humor. Sie gehen fast wieder ein bisschen zurück zu den alten Disney-Filmen, wo wirklich. Einfach ein Märchen erzählt, ja. Es beschränkt sich schlussendlich einfach auf ein Märchen, auf eine einfache Geschichte, die familienfreundlich serviert wird, ohne irgendwelche grossen Überraschungen. Jetzt, am wenigsten gefallen haben mir die Designs von den Figuren. Das ist irgendwie... Von den menschlichen Figuren? Nicht so von den menschlichen Figuren, ja. Ja, sind sehr einfach gehalten, ja. Die Stimme habe ich auch ein bisschen meine Mühe gehabt mit dem Jay Baruchel. Da habe ich einfach viel... Das Alter für mich von der Figur hat ja einen, weiß nicht, 13-jähriger Bub etwa sollte sein. Genau, ja. Hat für mich irgendwie nicht passt, das Bild zum Ton. I think that everyone has something to offer. And I think that a lot of people, given the different environments they're in or situations they find themselves in, the people they're around, that will go unnoticed even to them. But I definitely think that everybody's got something to give, and then everybody plays a role, and everyone's got something to contribute. Yeah, I think the sort of, if there's a message to this movie, it's that everyone's got something to offer. Also, ja, das ist etwas dumm, wenn man das Bild vor sich hat, von dem Tropic Thunder Nebendarsteller. Genau, dann ist das ein bisschen komisch. Jetzt aber zum Positiven. Liebevoll gemacht, die Freundschaft zwischen Drachen und Jugendlichen finde ich sehr schön, erinnert eben auch an all die E.T.s und so weiter. Und wie an Hund und Katze und Haustier. Und das 3D für einmal wirklich sensationell. Vor allem mit der Flugszene, und da ist man wirklich voll dabei. Das ist wirklich ein sinnvolles 3D. Und das ist wieder mal, also ich denke, wenn ich da als Kind gesehen habe, wäre es ein von meinen Lieblingsfilmen gesehen. Und auch so finde ich den Zauber, als der Funke ist, bei mir übergesprungen. Ja. Ich bin zwar nicht begeistert, aber ich würde sagen, es ist gut. Es ist gut. Was ist denn? Irgendwie... Es fehlt mir irgendwas Neues fehlt mir drin. Man hat wieder den Rückschritt gemacht zu einer bekannten Formel, wo man weiss, dass sie funktioniert. Zu diesen frühen alten Disney-Geschichten. Und wirklich etwas Neues ist da eigentlich nicht entstanden. Sie sind einfach mit 3D aufgepippt. Es ist eine herzige Story, es hat ein paar gute Lachen drin, und darum sage ich, ist gut. Aber er erfüllt einfach seine Erwartungen und mehr nicht. Ich finde, er übertrifft also die Erwartungen. Also nach diesen Trailer und so, ich finde, das Marketing ist recht schwach gesehen für diesen Film. ist natürlich einfach, wie würdest du den Drachen gross abreisen? Also. Ich finde jetzt, der hat viel mehr, ist viel emotionaler eigentlich, habe ich gefunden, als ich erwartet hätte. Also. Ja, aber ich meine, zum einen Vergleich, der Lister kann der Erklärung für Chains of Meatballs. Ich meine, das ist Hafenkäse-Story gewesen, aber hat... Ja, aber du bist jetzt wieder auf dem Witzig rum, oder? Ja, ich reite jetzt auf dem Witzig rum. Muss dann ein Trickfilm automatisch witzig sein? Du hast gerade Waltz mit Bashir gelobt. Das ist ja zwar etwas anderes, aber wie du sagst, Disney-Filme, ich meine, die sind auch nicht witzig. Die leben nicht von Gags, außer ein paar kleine Nebenfiguren. Nein, ich sage nur, sie sind in der Trickfilmform sind sie einfach wieder eins zurückgegangen. Ich meine, sie sind zum Altbewährten zurückgegangen. Ich kann nicht sagen, dass Clara für Chance Man revolutionär war, aber sie haben mal etwas Neues studiert, haben sich eine Slapstick-Nummer aus einem Trickfilm gemacht. Yeah. Das ist ja wirklich eine Slapstick-Szene, Slapstick-Szene-Kreis. Yeah. Ist witzig. Ist witzig, ja. Und ich meine, Kinder haben Freude daran und die Eltern sowieso an dem Film, aber mindestens irgendwie, ja. Und immerhin, die Story, die ist wirklich sehr einfach gehalten. Da ist für mich einfach Pixar immer noch Nummer 1. Egal ob jetzt Wall-E, Toy Story, ist einfach noch ein Zacken mehr besser. Aber wie gesagt, How to Train Your Dragon, wirklich sehr unterhaltsam. Aber schlussendlich nur ein gut. Und unbedingt in 3D schauen, genau, unbedingt in 3D schauen. Und das, ich würde sagen, das 3D, das für das würde ich jetzt noch 4,5 geben. Ja, ich gebe dem 5 Sterne. Weil, wirklich sehr gut gefunden. Und ja, man kommt so ein bisschen, was ich halt gerne habe im Kino, man kommt wieder ein bisschen ins Staunen. Also, zumindest ich habe es recht beeindruckend gefunden, auch der Schlusskampf gegen einen riesigen Drachen und so. Also auch visuell habe ich gefunden, doch, da ist etwas geboten worden. Was man von anderen Blockbustern dann weniger kann behaupten. Und darum muss ich ihm das jetzt hoch anrechnen und gebe ihm 5 Sterne. Mal, ja. Wenn du gerade von einem, so einem Blockbuster redest, wo so etwas mal ein bisschen abgeht und so. Ja. Das ist doch eine traumhafte Überleitung. Ja, der Sommer ist da. Der Sommer ist da. Die grossen Filme kommen, sind in den Startlöchern. Jetzt geht's los. Clash of the Titans. Der erste. You so sure why you're here? To offer you sanctuary. Your blood is mine, Perseus, and that makes you a god. Instead, you came to Olympus and started living like one. I'd rather die in the mud with those men than live forever as a god. You foolish boy. Man's entire existence is a gift of my grace. For someone who created man, you don't know much about us. We live. We fight. And we die. For each other. Nach dem Incredible Hulk und dem zweiten Transporter-Film tut der Louis die Titanen los, in einem Remake. Genau. Das ist ein Remake vom 1981 Klassiker Clash of the Titans, noch sehr herzlich gemacht mit Stop-Motion-Technik. Ray Harryhausen, genau. Pionier in diesem Feld, war sein letzter Film gewesen. Und das ist natürlich einfach das Ding, auch noch dazu mal gewesen, CGI, was ist denn das? Ja, es ist heute belächelt, was wohl eher und so. Und darum hat man gedacht, machen wir ein Update, coole Story, Menschen gegen Götter, CGI. Um was geht's? Das funktioniert. Um was geht's? Es geht um den Perseus, der ihm wird seine Ersatzfamilie geklaut, also von den Göttern genommen, also die sterben. Und dann geht es sich eigentlich rächen. Das ist eine Kurzfassung von dieser ganzen Geschichte. Und es entsteht allgemein ein Krieg zwischen den Bewohnern von Argos und genau, den Göttern. Genau, und den Ungläubigen. Genau. Im Cast, wie gesagt, der Sam Worthington wieder dabei, der Ray Fiennes, der Liam Neeson und Gemma Arterton, wo man im Bond-Film gesehen hat, das letzte. Mit dem selten dämlichen Film namens Strawberry Fields. Genau. nehmen wir es 3D vorweg oder sparen wir uns das auf? Nein, nehmen wir es vorweg. Ja. Also, der Louis Leterrier hat den Film in 2D gefilmt. Hat ihn auch dafür beabsichtigt gehabt. Avatar ist rausgekommen, hurra, hurra, in Hollywood ist losgegangen. Warner hat gefunden, wir schicken diesen Film an eine Firma und die noch schnell innerhalb von 2 Monaten konvertieren. Und jetzt kann man ihn in Zürich zum Beispiel nur in 3D sehen. Genau. Was eigentlich nicht die Vision war vom Filmemacher. Er hat sogar nach der Konvertierung noch dagegen ausgesprochen, dass er findet, das sieht aus, wie wenn man in ein Viewmaster reinschaut. Wo er nicht ganz unrecht hat. Ich habe mich richtig aufgeregt jetzt über die Geldmacherei zum ersten Mal. Also ja. Eben, wir haben Avatar gesehen, wir haben How to Train Your Dragon gesehen, die haben beide 3D toll umgesetzt und wir haben Alice in Wonderland gesehen. Der hat schon angefangen zu sprechen. Aber im Vergleich trotzdem schneidet Alice am besten ab. Nein, Clash of Titans 3D wirklich eine Katastrophe. Also das Legendary Pictures Logo und Endcredits und ein bisschen vom Umfliegen in der Wolke am Anfang. Da sieht man, das ist 3D. Nachher aber, durch dass die Brille ja getönt sind, wird das ganze Bild dunkler und der Film ist eh schon ein bisschen dunkel gehalten und verschwommen und in der Action-Szene kommt man fast nicht mehr nach, amix. Und es hat gar keine Tiefe. Also ich hatte das Gefühl, ich schaue einen 2D-Film einfach mit einer Sonnenbrille. Das ist wirklich so. Man kann wirklich die Brille einmal abnehmen und man hat ein schärferes Bild. Das ist wirklich peinlich, das 3D. Das, ja, das funktioniert einfach nicht. Dann wirklich auch auf die Schnelle. Ich habe wirklich das Gefühl, gerade mal ein Fünftel ist nachher umkonvertiert worden. Ich habe selten irgendwie die tiefe Wirkung gehabt, die eigentlich das 3D jetzt bringen sollte. Es ist einfach wieder mal ein Verkaufsargument, Leute ins Kino zu locken, wenn man hinter dem Filmtitel ein 3D hängen kann. Es hat funktioniert anscheinend. Es hat aber sie müssen einfach wahnsinnig aufpassen. Ja, ja, also, sie vergraulen da Zuschauer total. Sie müssen einfach hoffen, dass Clash of Titans nicht viele Zuschauer ins Kino lockt. Ich meine, das ist eigentlich auch idiotisch, oder? Dass ich jetzt verleihen muss, hoffe, bitte geht nicht viele schauen, damit ihr nicht auch sehen, wie schlecht das 3D das bei uns ist. Also wenn jetzt das mein erster 3D-Film gesehen wäre, oder? Dann wirst du ja am Kopf legen, was soll jetzt? Was genau, ist jetzt ja. So besonders? Und dann, ja, will ich das nächste Mal die Zusatzgebühr nicht mehr zahlen. Genau, das kommt auch noch dazu. Man verlangt 3 Franken mehr, um eine Sonnenbrille im Kino zu genau. Das ist wirklich sehr schön gesagt. Aber wir wollen jetzt den Film an sich. Der Film an sich. Aber leider ist der Film an sich auch ein Gurkensalat. Gurkensalat mit Soße, Clash of Titans. Ja, fängt schon bei der Story an und bei den Charakteren. Also, die Geschichte ist sehr episodisch aufgebaut. Kampf gegen das Menschli, Kampf gegen das Menschli. Ich fühle es ein bisschen wie ein so einem Game. Man kann eher sagen, Level 1, Level 2, genau. Und Schlusskampf. Und das Schlimmste ist, der Film geht noch 104 Minuten, glaube ich, oder 106. Mhm. Ja. Und das ist einfach zu kurz. Nicht, dass ich mehr Charaktertiefe hätte wollen, oh nein Gott. Aber mehr Action. Das heisst, die ersten 40 Minuten passiert nichts. Das ist so. Eigentlich. Ja. Also ich habe wirklich das Epische erwartet. Der Trailer hat ein etwas Episches angedeutet, genau, mit der Szene, wo die Statue wirklich runtergeht. Aber die ist wirklich in den ersten 5, 10 ja. Minuten und dann ist lang Leerlauf. Und man hat so ein bisschen Gladiator eigentlich erwartet. So. Auch vom Marketing her mit dem goldigen Poster und so ein bisschen Action und Rüstung. Aber schlussendlich, gehen wir mal zu den verschiedenen Action-Sequenzen. Da gibt es Szenen mit den Skorpionen, die im Trailer sind. Mhm. Finde ich ganz schwache Ausführung. Man verliert total den Überblick. Ich habe am Anfang gemeint, die erste Minute gemeint, es gab ein Skorpion, bis ich dann mal realisiert habe, das sind plötzlich mehr. Und dann, sobald noch mehr kommen, ist es. Und man denkt, oh, jetzt cool, jetzt sind sie umzingelt, jetzt machen sie irgendwelche geile Moves. Ist dann die Action-Sequenz wieder fertig und nein, sie reiten lieber auf den Skorpion. Genau. Und kraxeln den Berg darauf mit denen. Ist natürlich viel lustiger. Ja. Und überhaupt, dann kommen da noch die arabischen Mythen rein mit diesen Djinn, so Sandleuten. Auch völlig unterentwickelte Charaktere, die sind einfach dort. Ja, das ist mal das. Denn die nächste grosse Sequenz ist die Medusa. Ist schon die Medusa? Ja, ist nicht mehr viel passiert. Medusa's got a tail and that's how she'll use it. Listen. Hear her muscles coil. Smell her skin. Feel her hunger in your gut. Medusa's killed you twice now. Also, Kampf Medusa, ich muss sagen, das Highlight, action-technisch gesehen. Ja. Weil, ja, es ist schon noch cool, so wie so plötzlich die Leute so in Stein verwandeln. Das ist schön. Aber die Medusa selbst sieht aus wie der Scorpion King. Und zwar ist sie nicht nur vom Unterkörper, der schlangenförmig ist, computeranimiert, sondern komplett. Genau. Aber mit einem Gesicht, das echt sein sollte. Genau. Und das gibt dann da den komischen, eben den Polar Express Effekt. Genau, es ist nicht überzeugend, man hat nicht Angst vor dem Viech. Und ich meine, da hättest du 3D-technisch, allein mit diesen Schlangenhaaren, hätte man richtig viel machen können. Genau. Es ist richtig, richtig viel Potenzial dort verschenkt worden. Das ist wirklich schade. Im ganzen Film sogar. Der ganze Film ist sowieso Potenzialverschwendung. Genau. Der Endkampf gegen die grosse Kraken. Do you know what the Kraken is? The Kraken is the end of us. A colossal elemental beast. It doesn't think, it doesn't feel. Even the gods fear it, and you. You're going to kill it. Don't come. But I need your help. Of course not. You're the son of Zeus. But we have orders. Haben wir im Trailer gesehen, der beeindruckende Shot von der schönen Kraken. Die haut ein paar Mal mit Tentakel auf irgendwelche Häuschen und dann ist fertig der Kampf. Genau, also bei so einem Film mit so einem. Ich einfach denke, da gibt es einen richtigen. 200 Millionen Dollar teure grossen Big-Budget-Film mit einer 20-minütigen Action-Sequenz am Schluss, die richtig tätscht und macht. Oder dann auch die Viecher, die da rumgeflogen sind, die hast du gar nie gesehen. Die... Hm. Das ist das, die Gargoyles, also, oder sind das... Keine Ahnung. Nein, ich muss mich wirklich ein bisschen mehr aufregen. Also so viel zu der Action, die hast du also für nichts gesehen. Jetzt, wenn wenigstens doch die Figuren etwas gesehen haben. Ja, die Figuren. Und ihre Darsteller. Die Figuren sind eine Katastrophe. Wirklich oberflächlich und der Sam Worthington Katastrophe. Ralph Fiennes leider ist total Ausfall. Brother, it is time for the mortals to pay. My child waits to do your will. Auch sehr toll, wie zum Beispiel der Olympus ausgesagt haben, würdest du dir das so vorstellen? Was denkst du, wenn du so an... Der Olympus, das ist dann der Spitzenathlet sondergleichen? Nein, der Berg. Ah, der Berg. Wer ist das? Hä? Der, wo sie wohnen, gell? Ah, der Olymp. Der Olymp? Sag doch der Olymp, sag doch nicht. Ich habe halt an Fotoapparat gedacht. Der Olymp. Ja, Twilight lässt grüßen. Der Zeus hat... glitzernde Rüstung an, wirkt das überhaupt nicht? Nein, wirkt überhaupt nicht bedrohlich. Der Poseidon spielt übrigens auch mit. Übrigens. Ah ja, der ist auch noch nicht gesehen. Mal, das war der Danny Houston. Der ist einfach immer so auf der Seite gestanden. Und hat nicht viel überhaupt noch... stehen noch ein paar auf der Seite. Dort genau, macht nichts. Genau. Es ist wirklich... so ein bisschen eng dort oben. So. Ja, Platz Angst. Eigentlich cool ist. Aber was ich noch cool gefunden habe, ist zum Teil, dass sie wirklich die Kulissen und so gebraucht haben. Was so ein bisschen oldschool ausgesehen haben mit bisschen, also das habe ich als Hommage gesehen an das Original oder so mit der Nebelmaschine nochmal ein bisschen so Kulissen, das habe ich noch cool gefunden. Dann kommen wir doch noch zu der lieben Dame. Ja, die Dame die ist, werden wir anfangen. Ja, Gemma da. Gemma. Die, wirf mir Fragen auf, was sie beantwortet. Deren ihr Zweck ist einfach immer wieder ein bisschen Backstory zu erzählen. Genau, und sie bringt den ganzen den Fluss von der Geschichte, stoppt sie wieder und erzählt wieder 2 Minuten irgendwas. My name is Io, Perseus. I've watched you all your life. I guided you to your family. You are God. There are gods and there are men. And there are those of us who are in between. Many years ago, I refused a god's advance. I was cursed with agelessness. It's not much of a curse. I've lived for years watching my loved ones die. Is it true? Am I the son of Zeus? Yes. Und also, das ist also gar nichts. Nein. Eine andere weibliche Hauptrolle, die Andromeda gespielt hat. Genau. Vergeudet. Eigentlich total vergeudet. Eigentlich eine Substory sollte sein, dass man die rettet. Die sollte ja geopfert werden und dann machen sich die Soldaten auf, um eigentlich ihr Leben zu retten. Aber das kommt irgendwie nie richtig über. Es geht um den Perso, als wenn er sich rächt. Weil sie ist ja eigentlich völlig wurscht am Zuschauen. Genau. Also, ich habe irgendwie fast das Gefühl, aus diesem Film ist noch recht rausgeschnitten worden. Ja. Auch noch. Wenn es alles so lose lose Fäden irgendwie. Das Team der Krieger hingegen, das finde ich noch eine der positiven Sachen. Vor allem der Mats Mikkelsen. Ich kann sagen, das ist der einzige Hilfe also, Punkt in dem, in dem ganzen Cast. Da haben sie noch ein bisschen 300, so ein bisschen das Team, wo gegen... Ja, das ist mir auch ein bisschen eingefallen, 300. Aber ich meine, so abgesehen vom Mats Mikkelsen sind einfach die Soldaten gesichtslose Leute gewesen. Ich vergleiche das immer so gerne mit so einem Raumschiff Enterprise Gastauftritt. er kommt zwar mit Mission, kommt damit, aber du weißt genau, dass er nicht heimkommt. Ja. A red shirt, sozusagen. Werden die dort genannt. Weil immer die mit den roten Ding, das sind Rookies und die sterben dann. Ja, gibt es noch große Spoiler? Ich glaube nicht, gell? Kann man nicht viel erzählen. Kann nur sagen, es ist eine absolute Enttäuschung und ich habe mich eben gefreut, schon ein halbes Jahr oder so. Weil die Trailer haben wirklich toll ausgesehen. Und muss sagen, nein. Leider nein. Ich würde sagen, das ist ein Film für Tonne. Für Tonne, oder? Wenn es muss sein, noch DVD mal mieten und dann, wenn man es uns nicht glaubt. Darf das aber also 3D-Erlebnis selber. Die 22 oder 24 Franken am Samstag oben, die lohnt es. Die tut man besser mit einer feinen Nacht. Ist man besser unterhalten, würde ich sagen. Genau. Ja. Wir haben wieder eine Woche rum und die nächste kommt auch wieder. Das heisst, es startet wieder fleissig Film. Ein Highlight startet noch diese Woche, das wäre Brooklyn's Finest. Genau. Mit Snipes. Mit dem Snipes, Ethan Hawke, Don Cheadle und Richard Gere. Dann sicher nächstes Mal das Thema Kick-Ass, würde ich mal meinen. Da gibt es ja eine Vorpremiere. Genau. Weiterhin die neue Komödie mit Tina Fey und dem Steve Carell, Date Night. Sieht eigentlich noch witzig aus, mit lustigen Gastauftritten von Mark Wahlberg. Und wer hat ihn noch gesehen im Trailer? Nochmal so jemand, wo gerade irgendwie aufgefallen ist. Weißt du es auch nicht mehr? Nein, weiß nicht mehr. Ja, gut. Date Night, Kick-Ass und dann haben wir natürlich noch Brothers Drama mit dem Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire und Natalie Portman. Genau. Mal schauen, zu was wir kommen. Was wir sicher auslösen können, wir schon sagen, ist The Rebound. ja, soll jemand anders gehen. Gut, das war es dann gewesen. Danke fürs Zuhören und es ist wieder mal spannend geworden. Und dann gute Nacht. Guten Morgen. Und auf Wiedersehen.